SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Und jetzt auch noch dunkel. Okay, es ist ein November, was will man. Aber dafür haben wir ein Wochenende. Und das Wochenende bringt dir fantastische, brandneue elektronische Clubmusik. Natürlich serviert und gemixt von mir, Mental X. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Das ist SRF Virus. Die nächsten 3 Stunden reisen wir in die fantastische Welt von der Elektronik. Und ich habe da wirklich sehr sonnige Sounds mitgebracht. Unter anderem aus Miami vom gebürtigen Bulgaren, nämlich Stan Kolev. Wieder habe ich hypnotischen House-Sound aus Kursk. Von Overlock und brandneue Sounds aus England von Dee Ramirez. Anfangen möchte ich mit einer sandweichen, sehr, sehr warmen Deep House Nummer. Und zwar aus Russland kommt sie von Dave Stone. Myriad Feelings heisst sie und schön reiss ich mit. Viel Spass. Thank you. Israeli, der Guy Mansour, etwa so 2008 sein eigenes Label gegründet hat, namens Plattenbank, hat er das Label nicht etwa gegründet als Plattform für seine eigenen Sounds, sondern primär mal einfach für seine DJ-Kollegen. Da sind dann so illustre Namen zum ersten Mal auftaucht wie der Kane oder eben auch der Guy Jay. Einer von, ebenfalls von dieser Entourage rings um den Guy Mansour herum, das ist ein Typ namens BP. Und da hat eben so die Plattenbank 01, 02 und 03 co-produziert, also die ersten Ausgaben vom Label selber. Und dann ist es irgendwie ruhig geworden. Gut, in den letzten paar Jahren hat er hin und wieder mal einen Remix gemacht für Lost and Found, im Guy J, sein Label. Aber jetzt kommt er mit einer neuen Single an den Start und die kommt in Bälde raus. Und wenn es mir recht ist, eben auch auf dem Label Plattenbank. Das ist der BP, und zwar mit der G-Force. We'll be right back. euch schon seit ein, zwei Monaten mit in meiner Plattenkiste habe und ich liebe ihn nach wie vor. The Moment Before ist es. Und zwar auf dem englischen Label Electronic Element. Genau so ist es richtig. Und zwar von Stoneface und Terminal, ehemalige Raver, wo aber jetzt im Moment so doch eher schon in Richtung Deep Trance gönnt. Perfekt produziert, perfekt arrangiert, wirklich ein klasse Tune. We'll be right back. soviel ich weiss, ist Fairchild ein kanadischer Produzent, hat aber in den letzten 4-5 Jahren gerade mal 10 Tracks released. Aber dann gerade auf dem richtigen Label. Das hier ist eine brandneue Scheibe. Und zwar hat er die auf dem britischen Überhaus-Label, nämlich Anshuna Deep, released. Ein Sub-Label von Above and Beyond, ihrem Anshuna Beats Music. Was er hier abgeliefert hat, ist sensationell. Fairchild auf Anshuna Deep mit The Light in You. Bis Mitte Nuller Jahre war es eines der wichtigsten Techno- und House-Label weltweit, nämlich Global Underground. Gerade ihre Compilation-Serie, unter anderem mit so illustren Namen wie Leon Bushwaker, James Lavelle, John DeGuid und so weiter und so fort. Die Compilations sind wirklich so Standard gesehen, haben jede CD-Sammlung reingehört. Und dann Misswirtschaft und Global Underground ist mit in New York Konkurs gegangen. Jetzt meldet sich das Leben so allmählich wieder zurück und es trifft sich eigentlich ziemlich gut. Jetzt, wo alle Freunde anfangen, Neo-Trans und Progressive House produzieren, naja, dann muss ich natürlich das Ur-Progressive House-Leben auch wieder mal etwas machen. Das ist brandneu, zwar Solar Flare auf Global Underground mit Silver Moon. warme Harmonie und samtweiche Grooves. Passende Sound für kalt, nass, grau und inzwischen schon ziemlich dunkler November oben. Aber dafür haben wir Wochenende. Und heute, die heutige Episode Mental X habe ich zusammengepackt, frei nach dem Motto Rapture. And Nightfalls, brandneue Sounds kriegst du jetzt oben noch, unter anderem von Stan Kolev von Overlock. Und gerade als nächstes die neue Di Ramirez. Ich war früher mal so ein Co-Produzent von Underworld. Und neu ist schon beim Damien Lazarus unter Vertrag. Und zwar auf dem altehrwürdigen Crosstown Rebels. Und du wirst staunen, in welche Richtung der Damien Lazarus für Crosstown Rebels geht. Denk. Naja, eben, Progressive House. Wollte ich überraschen. We'll be right back. Yeah. Stuttgart hat die eigenartigsten Techno- und House-Clubs, die ich in den letzten 30 Jahren gesehen habe. Stuttgart hat sehr eigenartige House-Music, die schon haarscharf am Garage House respektive an der Disco-Music vorbeigeht. Aber Stuttgart hat eines der coolsten Labels von Deutschland, und zwar Parkett Music. Norman Flaschkamp, aka Sole, hat wieder mal eine neue Scheibe am Start, und das ist sie, brandneu Sole mit Pink Panther auf seinem eigenen Label namens Parkett. Hintergrundinfos zur heutigen Show, Playlist und Podcast zum Download findest du auf srf.ch/mentalx. versprechen uns die unglaublich fett und gut produzierten Tech-House-Tunes irgendwo aus Miami. Klar, der Stan Kolev gibt im Moment ziemlich Gas. Er ist ein gebürtiger Bulgar, ist dann irgendwann nach Miami rausgewandert und ist sehr, sehr erfolgreich. Sein Markenzeichen, ganz klar, so die ganz feinen, sehr samtigen Melodien und immer eine anständige Portion Ethno-Vocals obendrauf. Gerade so in den letzten 3-4 Monaten, ich habe mal nachgeschaut, habe ich etwa 14 neue Tracks von ihm gespielt und heute ist es wieder soweit. Er hat wieder eine neue EP am Start, Rapture heisst sie, und dementsprechend habe ich die heutige Episode Mantlix Electronic auch Rapture and Nightfalls genannt. Hintergrundinfos, Playlisten und den Podcast zum gratis Download, den bekommst du auf srf.ch/mantlix. Den Podcast bekommst du selbstverständlich auch via SRF Virus App oder ganz klar bei iTunes zum gratis Download. Check es einfach aus. britische Label Hooch Tunes erinnern. Das ist das House- und Techno-Label aus London, wo fast alle zwei Wochen ein neues Release an den Start gebracht hat und sehr markant oder sehr auffällig, das ist, sind die Stickmen, also die Strichmännchen als Logo, jeweils halt immer in einer anderen Comic-Version. Gut, nach über 150 Releases ist es vorübergehend mal in Ruhestand gegangen, aber Hooch Tunes ist nach wie vor noch aktiv, allerdings mit ihrem damals gegründeten Sublabel, nämlich Lost Language. Auf Lost Language kommt das im Bälde mal raus und produziert hat es Dark Sky, das ist Guardians of Walhall. We'll be right back.

gerade richtig vor, da verschrauben. Er ist fast reinzieht, wie eine Spirale. Dann können die Griechen nicht allzu weit weg sein. Gut, da haben wir einen Griech, genau gesagt, kommt aus Athen und nennt sich Tasch. Er hat das Label namens Movement und ganz neu diese Woche rausgekommen auf seinem Label. Das sind Digital Mess mit Limit Trophy. DJ Hell, ehrlich? Das ist tatsächlich die neue DJ-Scheibe heisst, der Zeit Güte. Ist die Woche auf seinem Label International DJ Gigolo rausgekommen. Zum Hell habe ich eine ganz besondere Beziehung. Ich bin gerade mal ein 17-jähriger Bub gesehen, das müsste so 1993 gewesen sein. Ich habe meinen ersten Resident-Job in einem Techno-Club gehabt, in der Stückfärberei in Basel. Und bin dort auch dann gleichzeitig noch für Booking verantwortlich gesehen. Da haben wir einmal zum ersten Mal den DJ Hell eingeladen. Wir haben die ganze Nacht wirklich eine sehr exzessive Party gehabt. Es hat sich dann mehrfach wiederholt. Und dann sind irgendwie unsere Wege haben sich getrennt. Gut, ich habe dann noch ein, zwei, drei Mal bin ich bei ihm in München gewesen, im Ultraschall. Das war der Club, wo er damals das Booking gemacht hat. Und dann hat er dann auch bald sein eigenes Label, nämlich Gigolo, gegründet. Aber aus irgendwelchen Gründen ist er musikalisch, naja, sagen wir mal, ist er sehr elektroid geworden. Und jetzt, nach so vielen Jahren, kommt das da, ein Trance-Monster von DJ Hell. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Tschechien oder Ungarn? Oder doch die Slowakei? Kein Plan. Auf jeden Fall, was ich garantiert weiss, dass es Greenwich produziert hat, eben auf Estella Fontaine und heisst dort Green Essence. Hast du eine Idee, was du das Wochenende machst? Du gehst festen, machst sehr ruhig, also falls du in den Ausgang gehst, und zwar morgen zu oben, dann hat dort die besten Veranstaltungstipps mal zusammengefasst, wie und wo, was genau passiert, das erfährst du jetzt. SRF Virus Mental X Club Selection. Stehst du exakt auf sättigen Sound, dann kannst du je nachdem morgen zu oben oder musst sogar ins Hive in Zürich gehen. Faircode ist dort. Der released unter anderem seine Tracks auf Stil für Talent und Suara Music. In Zürich haben wir noch den Club Fridas Büchse. Die setzen morgen zu oben ein bisschen eher so auf Minimal Techno, naja, im weitesten Sinn. Und zwar mit Nima Gorgi. In Luzern kannst du natürlich auch einen Ausgang, und zwar einen Rockclub morgen zu oben mit Karotte. Das heisst sehr, sehr geile Acid House und Techno. Während in Basel bekommst du End Him aus Berlin. Die sind im Moment sehr erfolgreich unterwegs mit ihrem sehr sphärischen Deep House Sound. End Him morgen zu oben in Basel in Nordstern. geile Techno wird überall auf der Welt produziert. Gerade jetzt hast du etwas in Schweden gehört, nämlich vom Adam Bias im Drumcode, ein Label der Bart Skills mit Karibik Royal. Und jetzt wechseln wir dankbar ans andere Ende der Welt, nämlich nach Tokio. Von dort kommt der Bada Ikarashi. Und das hier ist seine neue Scheibe, und zwar hat sie A Dusk Falls. Übrigens, ich bin vor einem Jahr in Tokio im Womp gesehen, wirklich ein umwerfender Club, aber der Sound ist dermaßen hart und vor allem laut. Also, naja, da können wir eigentlich, und das aus meinem Mund, aber da können wir eigentlich auf die 100 Dezibel Limits in den Clubs, die sind doch recht okay. Im Gegensatz zu den Japanern. Was soll's. Hintergrundinfos zur heutigen Show findest du auf srf.ch/mentalix. Playlisten findest du dort. Podcast kannst du gratis downloaden. Heute frei nach dem Thema Rapture und Nightfall. Und in einer guten Stunde kannst du den Podcast ebenfalls downloaden auf iTunes. iTunes aufmachen, Mentalix eingeben und schon hast du mich unter der Woche mit unterwegs dabei. der Fedi Ramirez Overlock. Das sind die drei Acts von der Woche gewesen. Alles schön und kompakt zusammengefasst unter Mentalix Electronica Rapture and Nightfall. So schnell sind 3 Stunden elektronische Clubmusik um und ich hoffe, ich konnte dich angenehm und zwischendurch doch ein bisschen zügiger ins Wochenende begleiten. Den heutigen Podcast bekommst du in einer guten Stunde auf srf.ch/mentalix. Einfach auf den Download-Button klicken und das gleiche würde natürlich auch für iTunes. iTunes aufmachen, Mentalix im Suchfeld eingeben und schon hast du mich gratis von unterwegs. So, wir hören uns, wieder uns heute sehr freuen. Am nächsten Freitag ab der 7. bin ich wieder live für dich hier im Studio hinter den Turntables am Mikrofon und im Studio am Moment anschauen. Und jetzt sage ich, zieh dich schön warm an. Ich bin jetzt gar schnell draußen gesehen und Schneeregen. Na. Schön warm anziehen und gut durchs Wochenende kommen. Ciao, ciao. We'll be right back.